Die Scharfschermaschine. Katzi war gerade vor Katis Hundesalon eingeschlafen, als sie plötzlich von einer Socke getroffen wurde. Steckten etwa Marshall, Zuma und Rocky dahinter? Die drei zogen nämlich einen kleinen Handwagen mit alter Strickkleidung durch die Straßen der Abenteuerbucht und kamen dem Hundesalon immer näher. Noch mehr warme Sachen für deine Kleidersammlung, Kati. Oh, vielen Dank. Oh, wie kuschelweich. Das ist lieb von euch. Und da kommt noch mehr. Bürgermeisterin Gutherz balancierte einen Riesenstapel Kleidung auf ihren Armen, auf dem Henrietta, ihr Huhn, hockte. Leider übersah sie dabei Marshall, stolperte und die ganzen Kleidungsstücke landeten auf ihrem Kopf. Genauso wie Henrietta. Sie wollen ja viele Sachen spenden. Frau Bürgermeisterin, ich helfe Ihnen. Haben Sie denn selbst noch genug zum Anziehen? Aber natürlich. Und da Bauer Alfred bald seine Schafe scheren wird, gibt es genug Wolle für neue Pullover. Marshall spitzte die Ohren. Schafe machen Pullover? Sozusagen. Einmal im Jahr werden Schafe geschoren. Aus ihrem Fell machen Maschinen Wolle. Und aus Wolle werden Pullover gestrickt. Und mit der tollen Schafschermaschine, die Ryder und ich für Bauer Alfred gebaut haben, werden wir ganz schnell viel Wolle haben. Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf war unterdessen auf dem Weg zu Bauer Alfred. Und natürlich hatte er die Box mit seinen Chaos-Kätzchen dabei. Hallo Bürgermeister Besserwisser. Keine Zeit zum Plaudern, meine Kätzchen haben Hunger. Ich brauche Milch. Oh, kommt sofort. Was ist das? Mitten auf der Schafweide stand ein knallbunter Container mit zwei Toren rechts und links, durch den ein Förderband führte. Meine neue Schafschermaschine. Wollen Sie mal sehen? Da es immer noch ein bisschen kalt ist, schneiden wir nicht ganz so viel Fell ab. Und wie der Bürgermeister das wollte. Es geht los. Aufgepasst. Ein Greifarm fuhr aus der Maschine, pflückte Gras und hielt es einem Schaf unter die Nase. So wurde es in den Container gelockt, direkt zur Scheranlage, bis es auf der anderen Seite geschoren wieder herauskam. Na, was sagen Sie? Und das nur, um dem Schaf einen Haarschnitt zu verpassen? Wo ist die Wolle? Das ist das Beste daran. Rocky und Ryder haben die Maschine so gebaut, dass sie das Fell zu Wolle spinnt. Und sie färbt sie auch gleich ein. Versuchen wir es mit Rot. Bauer Alfred drückte auf einen Knopf mit einem roten Wollknäuel drauf. Und kurze Zeit später trudelte ein Knäuel mit dunkelroter Wolle aus einem Rohr am Container. Sehen Sie? Und schon kann man einen schönen, warmen, roten Pullover daraus stricken. Bauer Alfred warf dem Bürgermeister das Knäuel zu. Pullover? Nein, danke, die kratzen. Nun aber die Milch. Sie wissen, ich hab's eilig. Kommen Sie mit. Bürgermeister Besserwisser ließ das Wollknäuel fallen und lief Bauer Alfred hinterher. Doch kaum hatten seine Kätzchen die Wolle entdeckt, stürmten sie aus ihrer Box, stürzten sich auf das Knäuel und spielten damit, bis es in der Schafstränke landete. Was nun? Doch dann fiel ihr Blick auf die Schermaschine. Schon sprang das graue Kätzchen aufs Bedienfeld und zog an einem gelben Hebel. Das war der Befehl, ganz kurz schneiden. Es ging auch sofort los. Die Maschine startete, der Greifarm lockte ein Schaf herein und ganz ohne Fell kam es wieder heraus. Übermütig drückte das Kätzchen jetzt gleich mehrere Knöpfe auf einmal. Und wenig später rollten gelbe, grüne und lilafarbene Wollknäule heraus. Nun machten auch die anderen mit und im Nu waren alle Schafe geschoren und schimmerten in allen Farben. Doch auf einmal rumpelte es. Der schwere Container schwankte hin und her, bis er plötzlich einen riesigen Wollball ausspuckte, der sofort losrollte. Durch Bauer Alfreds Zaun und dann den Hang hinab. Drei der Kätzchen konnten noch aufspringen. Dann aber war der Ball auch schon nicht mehr zu sehen. Bauer Alfred war entsetzt. So was! Wer hat meine neue Schermaschine kaputt gemacht? Und was ist mit meinen Schafen passiert? Das ist mir egal. Aber wo sind meine Kätzchen? Das ist ein Fall für die Paw Patrol. Ryder und die Fellfreunde suchten immer noch alte Kleidung zusammen. Ich bin stolz auf euch. Das ist eine tolle Spende für Katis Kleidersammlung. Wo ist Marshall? Er wollte doch noch mehr Kleidung holen. Hier bin ich! Marshall trug jede Menge Schals, Mützen und Pullis auf seinem Kopf. Marshall? Bist du das wirklich? Ja, ich bin der wandelnde Kleiderständer. Ein Hundekleiderständer. Hallo, Bauer Alfred. Aber der erschien nicht auf dem Bildschirm des Pawpets. Oh, Bürgermeister Besserwisser? Drei von meinen Kätzchen sind verschwunden. Und meine Schafe laufen weg. Wir brauchen eure Hilfe. Keine Sorge, wir finden ihre Schafe. Und vergesst bloß nicht meine Kätzchen. Und ihre Kätzchen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde stürmten sofort zu dem gläsernen Fahrstuhl der Zentrale hinüber. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Marshall waren beim Rennen nämlich die ganzen Kleidungsstücke über die Augen gerutscht. Marshall! Oh, ist das warm hier drin oder habe ich zu viel an? Der Fahrstuhl brachte die Hunde nach oben in die Zentrale. Auf dem Weg hinauf schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge mit den Helmen und Rucksäcken. Die enthielten alles, was sie bei ihrem nächsten Einsatz brauchen könnten. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Freunde, der Zaun von Bauer Alfred ist kaputt und die Schafe laufen weg. Und drei Kätzchen vom Bürgermeister sind auch verschwunden. Das ist nicht gut! Für diesen Einsatz brauchen wir Jess. Du treibst mit deinem Megafon und den Hütchen die Schafe zusammen. Und mit deiner Spürnase suchst du nach den Kätzchen. Das ist ein Fall für Chase. Außerdem brauchen wir Rocky. Du wirst mit deinem Werkzeug den Zaun reparieren. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder ließ sich an der langen Stange hinunter, die bis zu seinem Quad reichte. Rocky und Chase nahmen die Rutsche. Und als sie unten ankamen, ging es auch schon los. Über die Brücke und dann durch die Straßen der Abenteuerbucht. Geradewegs zum Hof von Bauer Alfred. Ja, hierher! Ryder, ich bin froh, dass ihr da seid. Schäfchen, kommt zurück! Ach, und meine Kätzchen sind noch immer weg. Paw Patrol im Einsatz. Chase, treibt die Schafe zusammen. Das war ein leichtes für den Polizeihund. Wuh, Hütchen! Wuh, Megafon! Hergehört, Schafe! Hier entlang, bitte! Im Nu hatte Chase die Schafe zurück auf die Weide gebracht. Gut gemacht, Chase. Rocky, es geht los. Reparier den Zaun. Ruff, ruff. Greifer! Rocky machte sich sofort an die Arbeit. Ruff. Hammer! Während Ryder sich an Bauer Alfred wandte. Er hat den Zaun kaputt gemacht. Keine Ahnung, aber die Schafe haben kein Fell mehr und sind so bunt wie Ostereier. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sieh mal. Ich weiß, was passiert ist. Ihre nichtsnutzigen Schafe haben die Maschine absichtlich kaputt gemacht, um meine Kätzchen zu verscheuchen. Na ja, ob das stimmt. Aber irgendetwas ist vorgefallen. Die Kätzchen, die den Schaden angerichtet hatten, waren mittlerweile gar nicht mehr so glücklich auf ihrem rollenden Riesenwollknäuel, das immer schneller den Hang hinunterrollte. Doch davon ahnten Ryder und die Fellfreunde nichts. Sie waren immer noch mit dem Zaun und den Schafen beschäftigt. Sehr gut. Ja, treibt sie zusammen. Meine armen Schafe. Ohne ihre dicke Wolle schlottern sie ja schon vor Kälte. Wir müssen sie aufwärmen. Oh, Rocky, hör mal. Ich hab 'ne Idee. Der Zaun war inzwischen wieder heil. Und Ryder beugte sich zu dem kleinen Mischling hinunter. Du läufst ganz schnell zu Katis Salon. Ja, ich weiß schon. Das ist super. Ich verstehe immer noch nicht, wie der Zaun kaputt gegangen ist. Das ist doch egal. Wir müssen endlich meine kleinen Miezekätzchen finden. Polizeihund Chase schnüffelte. Chase, riechst du etwa was? Hier waren Kätzchen. Chase hatte nämlich eine Katzenhaarallergie. Doch Ryders Aufmerksamkeit wurde von einem lilafarbenen Faden abgelenkt. Was ist das? Das muss aus der Maschine sein. Aha, ein Beweis dafür, dass die Schafe und die Maschine meine unschuldigen Kätzchen verscheucht haben. Wohin habt ihr sie gejagt? Raus damit! Der Wollball mit den drei Kätzchen rollte nun auf eine tiefe Schlucht zu und stürzte in den Abgrund. Doch glücklicherweise löste sich ein Faden und blieb an einem dicken Ast hängen. Doch dadurch wurde der Wollball sofort wieder nach oben geschleudert. Aber Chase hatte bereits ihre Spur aufgenommen. Die Kätzchen waren eindeutig hier. Ja, und die Wolle auch. Siehst du? Ein lilafarbener Faden hing an einem Strauch, der nah am Abgrund stand. Wie konnten ein ganzes Wollknäuel und drei Kätzchen einfach so verschwinden? Hinter ihnen schoss der Wollball mit den Kätzchen in die Höhe und verschwand wieder in der Tiefe. Hast du das auch gehört? Schnell drehten sich die beiden um und starrten in den Abgrund. Na bitte, jetzt fangen wir sie ein. Wir müssen uns beeilen, siehst du das? Der Ast, an dem der Faden hing, wackelte und hatte scharfe Kanten. Oh, der Faden könnte jeden Moment reißen. Wir brauchen mehr Pfoten. Sky, wir brauchen dich in der Schlucht. Alles klar. Ja, ich bin der Flughund. Nur wenig später war Sky in ihrem Hubschrauber auch schon zur Stelle. Also Sky, du musst dieses Wollknäuel stoppen. Und das ist keine einfache Aufgabe. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tun muss. Los! Geschickt trennte sie den Faden mit den Rotorblättern ihres Hubschraubers durch, fing das Knäuel mit ihrem Wurfhaken auf. Gut gemacht, Sky. Noch ein Stück hier rüber. Super Rettungsaktion. Und brachte die Kätzchen in Sicherheit. Und jetzt bringen wir die Kätzchen zu Bürgermeister Besserwisser. Der war mittlerweile ziemlich ungeduldig geworden. Na, das wurde aber auch Zeit. Na, dann kommt mal her, Kätzchen. Wo wart ihr nur so lange? Doch da sprang das graue Kätzchen bereits wieder auf die Schafschermaschine und drückte auf den gelben Hebel. Der Greifarm fuhr heraus und schnappte sich den Zylinder des Bürgermeisters, der wenig später als blaues Wollknäuel wieder auftauchte. Nur die Hutkrempe sah noch aus wie vorher. Nein, mein Hut ist geschoren worden. Dann funktioniert die Maschine ja noch. Danke, Ryder. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und ich weiß auch, wer die Schafe geschoren hat. Schuldbewusst verschwanden die Chaoskätzchen in ihrer Transportbox. Das Rätsel ist gelöst. Und meine armen Schäfchen frieren immer noch. Nicht mehr lange. Hey Rocky, was macht denn euer Geheimeinsatz? Erledigt. Dank Katis Hilfe müssen die Schafe nicht mehr zittern. Und die Pullis und Pudelmützen standen ihnen wirklich gut. Also so ein schickes, kuscheliges Schaf.